mussten wir nicht alles tun und taten doch nur dann. Manche dieser Sachen, die wir heute machen, tun uns selbst am meisten weh. Oh yeah. Wir haben echt nicht groß geredet, doch wir sagen uns so viel. Wir waren wohl auch nicht logisch, aber voll Gefühl. Manche dieser Sachen, die wir heute machen, tun uns selbst am meisten weh. Oh yeah. Es geht, denn es geht. Wir zwei leiden, scheiden, Leidenschaft. Damals waren wir kopflos, heute sind wir banal. Alles schien ein Traum, aber heute ist der.